Wenn alles fällt, wenn niemand treu und Glauben hält, so ist doch Gott der Allerbeste. Wenn alles bricht, wenn alles fällt, wenn niemand treu und Glauben hält, so ist doch Gott der Allerbeste, so ist doch Gott der Allerbeste. Zuversicht auf den getreuen Gott erricht. Beruht meine Hoffnung fest, beruht meine Hoffnung fest, beruht meine Hoffnung fest. Zuversicht auf den getreuen Gott gericht, da ruht meine Hoffnung, da ruht meine Hoffnung, da ruht meine Hoffnung, meine Hoffnung fest. Auf den getreuen Gott gerichtet.